Kapitel 3 Präsent wie eine Taube. Wenn du depressiv bist, lebst du in der Vergangenheit. Wenn du ängstlich bist, lebst du in der Zukunft. Wenn du in Frieden lebst, lebst du in der Gegenwart. Lao Tse, chinesischer Philosoph der Antike, Begründer des Taoismus. Vielleicht eine Person, vielleicht eine mythische Verbindung vieler. So genau weiß das niemand. Eines Tages beim Yoga. Der Lehrer weist uns an, die Taubenstellung einzunehmen, bei der man ein Bein nach hinten wegstreckt, das andere angewinkelt vor sich ablegt, sich dann nach vorn beugt und zum Liegen kommt. Das ist kein Problem, wenn man eine Taube ist. Doch für mich ist es eine der gefürchtetsten Übungen. Meine Hüften sind einfach nicht dafür gebaut. Es tut weh und ich habe immer Angst, in der Position stecken zu bleiben. Obwohl mein Körper nicht will, bin ich nun beim Kurs und mache mit. Ich bin fest entschlossen, loszulassen. Auch wenn ich den Typen da vorne innerlich anflehe, endlich zur nächsten Stellung überzugehen. Das tut er aber nicht, weil er die ganze Zeit durchquatscht. Er plappert etwas über unsere Verbindung mit dem Universum und über unseren Atem und über den Pfad zur wahren Erleuchtung und... Verfluchte Kacke, Mann! Kannst du dich bitte beeilen? Ich reiß mir hier gleich irgendwas. Oh Gott, ich glaube, ich steck fest. Wie komme ich jemals wieder aus dieser Haltung raus? Oh, der Yogi muss wahrscheinlich rüberkommen und mich hochheben, denn ich stecke fest und dann... Wusch! Ich atme tief durch und lasse mich fallen. Ich schalte das unaufhörliche Gejammere in meinem Kopf aus, werde ruhig und lasse mich fallen. Ich spüre, wie mein Körper sich bewegt und tiefer in die Haltung sinkt als je zuvor. Der Schmerz ist verschwunden. Die Panik ist verschwunden. Ich bin eins mit dem Universum. Doch dann merke ich, dass ich wirklich das Gefühl habe, festzustecken. Ernsthaft, Junge, willst du uns den ganzen Abend volllabern? Wir hängen jetzt seit 5 Minuten in dieser Haltung. Übrigens ist mein Knie gerade ganz heiß geworden und du willst einfach nicht die Klappe halten. Gerade dachte ich, wir sind jetzt endlich soweit, aber du machst immer weiter und dann... Wusch! Die Verbindung ist wieder da. Ich bin wieder in der Zone. Ich schmelze ganz in die Haltung hinein, bin selig und spüre die Verbindung zu etwas... viel größerem als mir selbst. Dieses Hin und Her zwischen Durchdrehen und im Hier und Jetzt aufgehen dominiert im Grunde das Leben der meisten von uns. Statt mir Sorgen darüber zu machen, dass ich mir eine Hüfte ausrenken könnte, die Zukunft, oder welch klägliche Figur ich in dieser Haltung bisher immer gemacht habe, die Vergangenheit, hätte ich genauso gut in der Herrlichkeit des Augenblicks schwelgen können. Es erstaunt mich immer wieder, wie viel wertvolle Zeit wir damit verbringen, Eichhörnchen in unseren Köpfen im Kreis zu jagen. Wir spielen verschiedene Dramen durch, regen uns über unerwünschte Gesichtshaare auf oder suchen Bewunderung. Wir rechtfertigen unsere Handlungen, beschweren uns über die langsame Internetverbindung oder zerpflücken das Leben von Blödmännern. All das, obwohl wir hier und jetzt mitten in einem ausgewachsenen Wunder sitzen. Wir leben auf einem Planeten, der irgendwie in der Lage ist, sich um die eigene Achse zu drehen und auf einer bestimmten Bahn durchs Weltall rast. Unsere Herzen schlagen. Wir können sehen. Wir haben Liebe, Lachen, Literatur und Laptops. Wir haben Fingernägel, Fließjacken und Feuer. Wir haben Bananen, Blumen, Berge und Barmherzigkeit. Wir haben Musik, Medizin, Mountainbike und Muffins. Wir leben in einem grenzenlosen Universum voller Wunder. Die Tatsache, dass wir nicht von morgens bis abends vor Ehrfurcht schluchzend durch die Gegend stolpern, ist erschreckend. Das Universum muss sich denken, was muss ich denn eigentlich noch tun, um diese Idioten aufzuwecken? Soll ich Wasser, ihr kostbarstes Gut, einfach vom Himmel regnen lassen? Das Universum liebt uns so sehr und will so gern, dass wir am Wunderbaren teilhaben, dass es manchmal kleine Weckrufe schickt. Wie im Film, wenn jemand nur knapp dem Tod entrinnt und so dankbar ist, dass er lachend auf der Straße herumhüpft und sich fremden Leuten an den Hals hängt. Plötzlich fallen alle Probleme von ihm ab. Das schiere Wunder, am Leben zu sein, jetzt, in diesem Augenblick, füllt den gesamten Bildschirm. Ich kenne jemanden, der durch einen Staudamm gesaugt wurde und dabei fast ums Leben kam. Diese Erfahrung zählt er heute zu den eindringlichsten Ereignissen seines Lebens. Sie hat alles verändert. Nicht, dass ich Ihnen jemals sowas wünschen würde, aber seien Sie gewiss. Der Kosmos arrangiert gerne eine Katastrophe für Sie, falls das nötig sein sollte, Sie aufzuwecken. Das Universum umgibt uns auch mit den perfekten Lehrern, mit Tieren zum Beispiel. Tiere leben immer nur in der Gegenwart. Und ihre geheime Macht besteht darin, das auf uns zu übertragen. Der Hund meiner Freundin freut sich jedes Mal, wenn sie durch die Tür kommt, so sehr sie zu sehen, dass man meinen könnte, sie befreie ihn aus einer 40 Jahre währenden Gefangenschaft. Selbst wenn sie nur eine Stunde weg war. Du bist hier, ich bin hier, ich pinkele vor lauter Freude auf den Boden. Auch kleine Kinder sind exzellente Vorbilder für Erwachsene. Sie vertiefen sich so sehr ins Malen oder Spielen oder Entdecken, dass sie nie wieder essen oder schlafen würden, wenn wir sie nicht dazu nötigten. Sie kreieren unentwegt einen Zustand frei fließender, konzentrierter Wonne. Sie tun das, weil sie noch nicht gelernt haben, sich darüber Sorgen zu machen, was andere Leute über sie denken könnten. Oder dass sie im Malen mit Fingerfarben vielleicht weniger talentiert sind als die Lucy von nebenan. Sie leben im Augenblick. Das macht Spaß. Punkt. Es wäre klug, wenn wir uns mehr von Tieren und Kindern abgucken würden.